den Pol des langsamen Satzes herbeizieht, als auch sein Gefolge, das Scherzo und das Finale, mit sich führt. Bei Bruckner bildet sich ein neuer Schwerpunkt. Das oft an dritter Stelle erscheinende Adagio, das zum Zentrum des ganzen Zyklus wird. So ist auch in diesem Quintett das Adagio die ruhende Mitte. Und von hier aus erscheinen der erste und der zweite Satz gleichsam als Vorhöfe, die zu durchschreiten sind, ehe der zentrale Raum betreten wird. In seinem Bruckner-Buch redet August Halm vom stolzen Adagio Bruckners, ja sogar vom Heiligtum. Aber vielleicht trifft seine schöne Formulierung unbegehrliche Musik das Geheimnis des Brucknerschen Adagios noch am meisten. Man könnte den fundamentalen Unterschied zu Richard Wagner wohl vor allem in dieser Richtung sehen. Bruckners glühende Verehrung für Wagner scheint der entscheidenden Differenz weit weniger bewusst gewesen zu sein, als Wagners offenbare Gleichgültigkeit gegenüber dem Brucknerschen Schaffen. Dem braucht die Tatsache keineswegs zu widersprechen, dass Wagner sich die Widmung von Bruckners dritter Sinfonie gefallen ließ. Immerhin denkbar, dass ein Blick auf die Partitur Wagner belehrt haben könnte, dass dort ein ganz anderes, für ihn unbetretbares Land gelegen war. Grundthema Wagners ist die Artikulierung unersättlichen, niemals erfüllten Begehrens. Deshalb ist Tristan sein größtes Werk. Es sammelt alles, was er je erstrebte, im reinsten Spiegel. Wenn Wagner aktiv Musik macht, so scheint Musik Bruckner passiv zu widerfahren. So ähnlich stellenweise das Verfahren, so verschieden der Ausdruck. Im Tristan schweift die Musik ruhelos und ohne eigentliche Ankunft durch die Tonarten, deren universale Vermittlung sie als Räume zu entqualifizieren droht. Harmonische Nähe und Ferne verwischen und vergleichgültigen sich. Für Bruckner dagegen sind Tonarten unverwechselbare Räume mit ihrem je eigenen Licht, ihrer je eigenen Atmosphäre. Harmonische Rückung gewinnt bei ihm oft den Ausdruck von Entrückung in eine andere Sphäre. Es ist, als würde die Musik ohne ihr Zutun von Raum zu Raum getragen und antwortet darauf mit dem Ausdruck der tiefsten Verwunderung. Nicht Begehren treibt sie, sondern sie lässt sich versetzen, so im zweiten Thema des Adagios. Zunächst bleibt es im B-Moll-Raum. Später werden bereits die beiden ersten Takte von der Tonart B nach Des versetzt. Und endlich greift die tonartliche Entrückung in den Beginn der Melodie ein. Sie fängt in Fis-Moll an und setzt sich über F in immer weitere Räume fort. Bei Wagner finden wir durchaus den ideologischen Kontrast der sinnlichen unteren und der vergeistigten oberen Sphäre. Bei Bruckner ist dieser Gegensatz zwischen hier und dort wie aufgehoben. Sinnliche Klangpracht, glühende Farben, innigste Empfindung gelten immer dem Ganzen, dem Hier und dem Dort gemeinsam. So ist auch begründet, dass Bruckner, vielleicht einzigartig in seinem Jahrhundert, nicht zu sagen scheint, was er leidet. Dieser Musik fehlt alles individuelle, persönliche oder gar biografische Pathos. Und so steht dem fluktuierenden Wechsel der Zeit zwischen äußerstem Drängen und erschöpftem Loslassen bei Wagner der ganz und gar gelassene Zeitverlauf Bruckners mit seinen so hohen wie langen Wellen gegenüber, mit seinen sich stetig auftürmenden Spannungen und riesigen Ausatmungsprozessen. Hören Sie nun den dritten Satz des Brucknerschen Streichquintetts ganz. Es spielt das Häutling-Quartett mit Heinz Otto Graf als zweitem Bratschisten. Das war das Adagio des Bruckner'schen Streichquintetts, gespielt vom Häutling-Ensemble. Bruckners ursprüngliche Überschrift, Andante, wurde von ihm selber später in Adagio umgewandelt. In der Interpretation des Häutlings-Ensembles ist aber noch etwas von der ursprünglichen Vorschrift gehend bewahrt. Die Musik geht ihren ruhigen Gang. So werden wiederum die formalen Dimensionen fasslicher und so wird, wie wir schon letztes Mal hörten, bei Häutling der kammermusikalische Rahmen nie überspannt. Obwohl nun das Amadeus-Ensemble nur ganz geringfügig langsamer musiziert, so wird doch eine winzige Grenze mit dieser Temporückung unterschritten. Auf diese Weise assoziiert das Stück nicht mehr eigentlich körperliche Bewegung. Man könnte sich nicht mehr vorstellen, danach zu gehen oder zu schreiten, wie beim Häutling-Quartett, sondern das Adagio wirkt nun mehr in die Richtung regloser Meditation oder auch Anbetung. Zugleich tritt beim Amadeus-Ensemble wieder eine andere Grenze hervor, gegen die das Wesen des ganzen Werkes andringt. Die langen Striche der Instrumente tendieren in dieser Aufnahme wiederum zum Orchestralen hin, obwohl die Beseelung im Einzelnen, die individuelle zeitliche Artikulation der einzelnen Instrumentalparts doch auch wieder sehr kammermusikalisch wirkt. Was Häutling in sanft schwingende, quasi körperliche Bewegung umsetzt, was das Amadeus-Ensemble meditativ auffasst, das wird an einer Stelle deutlich, die für mich zu den schönsten des ganzen Quintetts gehört. Das Hauptthema klingt hier in einer zweisilbigen Endung in der ersten Violine aus. Aber unversehens erblüht es aus dieser Endung wie ein Neubeginn. Der Teil ist Vorbereitung aufs zweite Thema. Bruckner schreibt an dieser Stelle bewegter vor. Und das Häutling-Ensemble befolgt das mit leise drängendem Tempo und schwellendem Klang. Thank you. Dagegen wird die Brucknersche Vorschrift bewegter an dieser Stelle vom Amadeus-Quartett ganz anders ausgelegt. Fast möchte man sagen in der Gegenrichtung. Wo das Häutling-Ensemble zur körperhaften Bewegung drängt, vertieft das Amadeus-Ensemble seine meditative Haltung. Die Bewegung zielt gleichsam nicht nach außen, sondern in die Tiefe, nach innen. Dass hier nichts drängt, die Zeit sich aber dennoch dauernd zu intensivieren scheint, das könnte uns vielleicht noch mehr bewegen als die andere Darstellung. Das hier folgende zweite Thema, das sich in diesem Adagio als die stärkere Kraft herausstellt wie das erste, wird vom Amadeus-Ensemble als Befreiung von dem Bann dargestellt, der über den letzten Takten seiner Vorbereitung lag. Nun strömt die Musik frei dahin. Das Amadeus-Ensemble findet hier eine bewundernswerte Balance zwischen langsamer wie ritueller Tanzbewegung und deklamierender Sprache. Wir wollen den ganzen langsamen Satz später im Zusammenhang mit dem Finale vom Amadeus-Ensemble hören. Um noch einen Blick auf das Finale zu werfen, hören wir einen Teil davon, gespielt vom Melos-Quartett mit Enrique Santiago. Das Finale ist insofern eine Merkwürdigkeit, als es eigentlich kein erstes, sondern nur ein zweites Thema hat. Wir hören anfangs nämlich einleitende Figuren auf der Dominante von Gestur, also der Tonart des Adagios, die ein neues Gestur-Thema erwarten lassen. So dann langsamere Figurationen auf der F-Dur-Dominante, die die Erwartung auf ein F-Dur-Thema hinspannen. Das war das Amadeus-Ensemble, das, wie Sie hören konnten, den Satz wesentlich schneller beginnt und damit den Charakter des nur Vorzeitlichen, der Erwartung in diesem Finale, noch unterstreicht. Nun aber folgt nicht das erwartete erste Thema in F-Dur, sondern bereits eine Art von zweitem Thema, ein wunderbar lyrisches Gebilde, cantabile und grazioso in einem. Sie hören wieder das Amadeus-Quartett mit Cecil Aronowitz. Formal stellt mithin dies Finale in seinem Beginn eigentlich ein Rätsel dar. Aber man kann hier lernen, seine Auflösung zu hören. Eine Einleitung tritt anstelle eines festgefügten ersten Themas. Die Dominante dieser Einleitung lässt dauernd die Tonika erwarten. Das heißt, die Funktion eines Finales, das Ende in Sicht zu bringen, ist bereits durch diese Einleitung erfüllt. Und so kann der Komponist sogleich zum Seitenthema übergehen. Doch ist das wohl nur eine mögliche Deutung der interessanten Formverhältnisse an dieser Stelle. Vielleicht will das Melos-Quartett die wichtige Funktion der Einleitung anstelle eines Hauptthemas durch sein sehr ruhiges Tempo unterstreichen. Die Differenzen in der Auffassung sind hier im Übrigen weniger gravierend als bei den anderen Sätzen. Das lyrische Thema klingt bei Melos-Quartett voll und blühend. Man könnte es sich in dieser Auffassung auch von einem Streichorchester gespielt denken. Dagegen steht das rhythmische Grazioso und die schlanke Tongebung, vor allem bei den Endungen, des Amadeus-Ensembles. Als Bilanz des ganzen Vergleichs wäre zu ziehen, dass man im Grunde alle drei Aufnahmen, Melos, Häutling, Amadeus, hören sollte. Klanglich stehen sie dicht beieinander. In allen erscheint etwas vom Geist dieser Musik, wie er uns heute entgegentritt. Aber doch in verschiedener Tendenz. Das Häutling-Ensemble bezaubert durch seinen makellos runden Kammermusikklang und durch seine schwerelose Rhythmik. Das Melos-Quartett zeigt besonders den Zug zur symphonischen Größe, der in dem Werk verborgen liegt, und drängt deutlich, auch in seiner breiteren Zeitgestaltung, in die orchestrale Sphäre hinüber. Der eindrucksvollste Ausgleich der widersprechenden Tendenzen gelingt aber dem Amadeus-Ensemble. Denn Größe und Weite der Gesamtperspektiven harmoniert hier ideal mit der Sorgfalt im Kleinsten, der freien sprachlichen Artikulation des Details. Polyphonie ist hier am meisten Vielstimmigkeit, Kommunikation der Stimmen miteinander. Hören Sie nun Adagio und Finale des Streichquintetts F-Dur von Anton Bruckner. Es spielen das Amadeus-Quartett und Cecil Aronowitz. Thank you.